Ich heiße alle willkommen, die sich hier eingeschaltet haben. Wir haben heute Mittwoch, den 20. März 2024. Und vielleicht noch ein paar Worte zu dem Thema des letzten Mals. Beim letzten Mal wurde ja gefragt, was ist mit der fünften Dimension und mit den höheren Schwingungen? Nun, ganz grundsätzlich haben alle Religionen dieser Welt eines gemeinsam. Sie sagen den Menschen, wie sie höher kommen. Keiner sagt, wie sie runterkommen zum Satan oder in die Hölle, sondern sie sagen immer, wir wollen eine Wiedervereinigung mit den Göttern oder mit dem Gott, dem jeweiligen Göttern oder dem jeweiligen Gott dieser Religion. Und der Weg dahin geht über A, B, C, D, E, F, G. Und das ist das, was diese Religionen dann auch ausmacht. Aber alle wollen höher. Alle haben sie nichts anderes zum Ziel, als quasi zurück, den Menschen zurück zur Ebenbildlichkeit Gottes zu bringen. Ja, zusammenzubringen mit Gott. So, und dabei zerfallen all diese vielen Religionen in drei Gruppen. Und das sind alle Religionen mit Ausnahme von zwei Religionen. Nämlich die, wo man was tun muss. Und das ist eigentlich durch die Bank alles. Bis auf zwei. Die eine Religion, die kann man nicht mehr ausüben, weil ihr die Infrastruktur fehlt. Das ist die jüdische. Die haben keinen Tempel und können deswegen ihre Gebote gar nicht halten. Das heißt, 80% aller Gebote haben mit dem Tempel zu tun. Und wenn der Tempel nicht da ist, dann kann man 80% der Gebote nicht einhalten. Folglich kann man nur 20% einhalten. Allerdings ist das zu wenig, weil Gott sagt, ihr müsst sie alle einhalten. Schlicht ergreifend nicht möglich, weil eben 4/5 fehlen. So, damit ist diese Religion im Grunde genommen abgeschaltet. Und die allerletzte dieser Religionen, jetzt meine ich das nicht in zeitlicher Reihenfolge, aber zumindest die, die jetzt in der jetzigen Betrachtung noch fehlt, ist die, wo Gott alles tut und der Mensch es nicht tun muss, weil Gott sagt, ich bin der Profi und ich kann's. Und ihr macht Fehler, also lasst mich ran. Und ich vereinige euch mit mir auf dem richtigen Weg. Und ihr müsst nur noch darauf vertrauen, dass das, was ich gemacht habe, tutto completi ist, also vollständig ist. Und jetzt haben wir diese drei Gruppen der Religionen nochmal kurz überrissen und überflogen. Übrigens, da mag sich der eine oder andere vielleicht geärgert haben, dass man dieses Bild da benutzt hat mit den Schafen. Aber in dieser Allegorie mit den Schafen bettet sich der Gott der Christen sogar ein und nennt sich selbst das Lamm Gottes. Also auch da ist die Ebenbildlichkeit, selbst bei diesem Bild mit den Schäfchen, ist Gott nicht außen vor und ist derjenige, der die Nase über uns erhebt, sondern er duckt sich genauso tief wie wir und macht sogar die Gemeinschaft mit uns auf diesem Niveau. Also sagt, ihr seid zwar vielleicht Schäfchen und ich bin euer Hirte, aber ich bin das Lamm Gottes. Ich bin auch ein Schaf, bin einer von euch, will das auch sein. Aber das mal am Rande. Übrigens, an dem Punkt ist auch verständlich, warum dieser Mann, dieser Jesus Christus, dieser Jehoshua Meschiach, in dem Stall in Bethlehem geboren wurde. Ja, vielleicht das nochmal ganz kurz, weil das ist sehr interessant. Bethlehem war die Zuchtstätte für die Opferlämmer für den Tempelaltar. Und als Lamm Gottes musste er in diesem Stall geboren werden, wo alle Lämmer, die im Tempel als Opfer gebracht wurden, geboren wurden. Und da war auch kein Ochse oder Esel drin in dem Stall, das ist falsch dargestellt. Da waren nur Lämmer und die Hirten, das waren Beamte des Tempels. Das waren also nicht irgendwelche einfachen Hirten, sondern das waren theologisch geschulte Leviten aus dem Stamm Levi, das waren Diener des Tempels, die dort Dienst verrichteten und die genau wussten, was sie da in diesem Haus des Brotes, Bethlehem, heißt nämlich Haus des Brotes, was sie dort gemacht haben. Ja? Die ganze geistige Nahrung dieses Volkes und dieses Landes kam aus Bethlehem. Ja? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus dem Mund Gottes kommt. Und insofern war dieser Name Bethlehem, Haus des Brotes, Haus des Wortes Gottes, natürlich genau richtig gewählt. So, warum ist das Ganze überhaupt so? Es gibt zwei Kontrahenten, Gott und Satan. Satan ist der Engel, der am mächtigsten war. Und der hat sich überhoben und hat Gott den Krieg erklärt. Und Satan möchte Gott sein. Und umsonst geht's gar nichts. Und deswegen richtet er auf dieser Welt so viel Unordnung an und so viel Blutbad. Und jetzt sind wir bei einem Begriff, der uns wieder in die aktuelle Tagespolitik bringt. Blutbad, Bloodbath. Das ist das, was der Herr Trump gesagt hat. Naja, das Blutbad zieht sich durch die ganze Geschichte durch, in der Satan gegen Gott kämpft. Und die Menschen, die sich auf seine Seite stellen, beziehungsweise gar nicht begreifen, was hier vorgeht, die werden in einem Blutbad zermürbt. Krieg über Krieg und Katastrophe über Katastrophe, Hunger über Hunger und so weiter. Also all diese Dinge, die schlussendlich zum Tod führen, ist ein Blutbad. Und nun hat Trump diesen Begriff benutzt, um mehrere Dinge damit zu entfachen. Das Erste, was er damit gemacht hat, ist, er hat gezeigt, dass alle Presseorgane dieser Welt zusammenhängen und dass es da keine unabhängigen Quellen gibt. Also zumindest mal dieser ganze Mainstream-Apparat, dieser zionistische tiefe Staat Mainstream-Apparat, der ist weltweit zusammenhängend. Das sind weltweit, ich glaube, es sind nur 5 Nachrichtenagenturen, die da tätig sind. Da gehört Reuters dazu, gehört dpa dazu, Associated Press gehört dazu und so weiter. Also das sind noch 2 oder 3 andere, die mir jetzt nicht gerade präsent sind und einfallen. Aber das könnt ihr mal nachrecherchieren. Es sind nur eine ganz kleine Handvoll, also im kleinen einstelligen Bereich an Presseagenturen, die allerdings alle die gleichen Finanziers haben und an BlackRock, Vanguard und State Streets hängen. Und ich beobachte das schon seit vielen Jahren, ich sehe die ja alle dasselbe gaggern. Da ist nichts unabhängig. Alle Zeitungen und alle lokalen Blättchen und selbst die Medien, die nachher als TV- oder Radiomedien auftauchen, die kopieren dort ihre Berichte her. Und in der Presse lässt sich das ziemlich leicht nachverfolgen, weil dort zum Beispiel auch Schreibfehler unredigiert und unkorrigiert mit übernommen werden. Also Reuters bringt irgendeinen Text und da ist ein Kommafehler drin und der Kommafehler taucht überall auf. Das ist überall sichtbar. Und deswegen war mir die ganze Zeit schon klar, dass die noch nicht einmal mehr genügend Redakteure haben, die sie wenigstens mal noch eine Rechtschreibprüfung darüber laufen lassen. Die sind so ja abhängig von dem, was da kommt. Das wird einfach nur mit Copy und Paste da reingeschmiert und dann irgendwo taucht es dann auf. Und so lässt sich auch nachvollziehen, RND, dieses Redaktionsnetzwerk Deutschland, das ist nichts anderes als die SPD, weil die SPD ist ja eigentlich keine Partei, sondern das ist ein Medienunternehmen mit einem Parteianhang. Der Appendix ist quasi das, was wir dann nachher im Bundestag darum schwadronieren hören. Der Rest ist ein Medienkonzern und das ist der weitaus mächtigere Teil. Und die haben Anteile, entweder Sperrminoritäten oder sogar Majoritäten, in jedem Blättchen, in jedem Giftblättchen, das hier in der sogenannten Bundesrepublik in Deutschland veröffentlicht wird. Also selbst in Hintertupfinger-Anzeiger, da wird RND gedruckt. Und die können nichts drucken, was die RND nicht will, weil die dort eine Sperrminorität haben. Die können sperren, die können sagen, das druckt ihr nicht. Und in den meisten Blättern haben sie sogar die Majorität und können befehlen, was da gedruckt wird, schon gleich von vornherein. Und daran sieht man dann, dass überall das Gleiche kommt. Und man kann das zurückverfolgen an den Kommafehlern, an den Strichfehlern und Interpunktionsfehlern, manchmal auch Schreibfehler. So, aber viele Leute merken das nicht, weil die gucken nicht so genau hin, ob da ein Komma an der richtigen Stelle ist und vor allem in wie vielen Publikationen das Komma an derselben Stelle dann fehlt. Und das ist das, was Trump jetzt mit dem Bloodbath, mit dem Blutbad gemacht hat. Ja, er hat diesen Begriff benutzt im Zusammenhang mit der E-Mobilität und der Autoindustrie und hat gesagt, die Chinesen, die werden uns quasi gegen die Wand drücken mit ihrer Überproduktion von E-Fahrzeugen. Und wenn wir jetzt auf E-Fahrzeuge umstellen, dann haben wir keinerlei Autoindustrie mehr, weil die Chinesen uns einfach gegen die Wand drücken. Und er sprach in diesem Zusammenhang von einem wirtschaftlichen Blutbad. Das ist auch tatsächlich im Englischen so, dass Bloodbath das bedeuten kann. Ja, also ein Wirtschaftsdesaster. Und jetzt kann man sehen, aus welchen Publikationsorganen diese Geschichte mit dem Bloodbath kommt. Ja? Und zwar wird das überall aus dem Zusammenhang genommen, mit der Autoindustrie gar nicht mehr in Verbindung gebracht, sondern behauptet, Trump wäre gewalttätig und wolle, wenn er die Wahl nicht gewinnt, sofort dann irgendwie mit einem Bürgerkrieg ein Blutbad anrichten. Und das will Trump zeigen, diese stinkende Lüge, die kommt jetzt aus allen Presseorganen raus. Und man kann jetzt ganz deutlich sehen, wie die alle zusammenhängen, wie die unterirdisch alle zusammenhängen. Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn man irgendwo hinkommt, wo viele Löcher sind, ja, und aus diesen Löchern kommt aus allen derselbe Gestank, dann weiß man, aha, diese Löcher sind unterirdisch irgendwie verbunden. Und wenn jetzt aus allen Presseorganen derselbe Gestank an Unwahrhaftigkeit quillt, dann wissen wir als Leser, aha, die sind alle unterirdisch, ist gleich tiefer Staat, miteinander verbunden. Und das ist das eine, was Trump hier zeigen möchte. Es kommt aber noch was anderes dazu. Die Linke versucht ja, und deswegen erzeugt sie ja diesen Gestank, diese Lüge vom gewalttätigen Trump und von der gewalttätigen MAGA-Terroristen-Szene. MAGA steht für Make America Great Again, macht Amerika wieder groß. Diese Szene wird als terroristisch dargestellt. Ja, das ist ja nichts Neues, das haben wir ja bei uns hier im Land ähnlich. Jeder, der irgendwie einen blauen Schlumpf zeigt, der ist schon rechtsextrem und da kommt die Polizei. Das ist ein Narrativ, eine Erzählform, eine Märchenerzählform, die von der weltweiten Linken jetzt aufgespannt wird. Alles, was nicht so denkt, wie sie wollen, ist Rechtsterrorismus. Ihr könnt das beobachten. Das wird jetzt bis Mai wahrscheinlich noch immer schlimmer werden. Und dann wird das wahrscheinlich in sich kollabieren. Weil was damit natürlich passiert ist, dass die angeblicher so, ach, so rechtsextremen Terroristen, die werden ja in immer größere Zahlen gedrängt. Ja, das werden immer mehr Leute dadurch wach und sagen, was, ich soll jetzt ein Nazi sein, ich soll jetzt ein Verbrecher sein, ja, nur weil meine Tochter einen Schlumpf in ihrem TikTok gezeigt hat oder was. Ja, also das wird so albern. Und das Ganze wird so in so viele Facetten gedrückt, dass viele Leute anfangen, richtig zu kotzen. Und deswegen nimmt dann diese Zahl der angeblichen Rechtsterroristen derart zu, dass das Ganze kollabieren muss, weil einfach nicht mehr genügend staatliche Kräfte da sind, die das Ganze beherrschen können. Also man sieht ja die Bestrebungen. Ja. Also ich habe jetzt gesehen, Trump haben sie angeklagt und wollen von dem eine halbe Milliarde an Geldern. Sie haben sogar das so getrickst, dass der die erstmal zahlen muss und hinterlegen muss, bevor er in die nächste Revisionsstufe gehen kann vor Gericht. Und wenn er das nicht kann, dann kann er nicht in Revision gehen und dann wird das Geld ohnehin fällig. Also sie wollen ihn in die Ecke quetschen. Genauso diesen Rudy Giuliani, der frühere Bürgermeister von New York. Das war ein Mafia-Jäger, der dort die ganze New Yorker Mafia platt gemacht hat. Der Mann ist hoch verdient und hat sich um diese Stadt nun wirklich verdient gemacht. Und dem bankrottiert man jetzt auch. Nur warum? Weil der gesagt hat, ich habe Videoaufnahmen hier, wo irgendwelche linken Wahlhelfer illegal Stimmzettel zum zweiten und zum dritten Mal zählen. Ja, es geht um die Wahl 2020. Und dann hat man ihn angeklagt wegen Rufmord gegenüber diesen Wahlhelfern, lässt die Beweise nicht zu, würdigt die also gar nicht. Das ist so eine typische linke Geschichte. Und die führt dann dazu, dass er nicht beweisen kann, dass er recht hat, weil die Beweise als nicht zulässig erklärt werden. Und dann verlangt man astronomische dreistellige Millionensummen an Wiedergutmachung für den angeblichen Rufmord an diesen Wahlhelfern, den er da begangen haben soll. Und das seht ihr ja, das ist Gaga. Aber auch bei uns wird das gemacht. Ja? Also was zum Beispiel mit dem Rechtsanwalt Dr. Rainer Füllmich hier passiert, aber auch mit Ballweg. Die Leute werden eingesperrt und werden nicht mehr rausgelassen. Obwohl eigentlich gesagt werden müsste, die Zeit für eine Untersuchungshaft ist rum. Wir haben keinen Fall zusammengekriegt, wir müssen den freilassen. Nein, aber dafür werden wirkliche Verbrecher gar nicht erst eingesperrt. Weil man braucht ja den Platz für die Rechtsterroristen. Und das Ganze wird so in die Schieflage gedrückt. Und das ist ganz geplant. und zugelassenerweise in die Schieflage gedrückt, dass es jedem auffällt. Und selbst die, die also bisher gedacht haben, ja gut, den Trump haben sie da angeklagt, ja, und den Giuliani, aber das sind ja auch die Bösen, die werden jetzt langsam unruhig. Warum? Weil die merken, wenn ich jetzt eine Firma in New York habe, dann kann mich das gleiche Schicksal ereilen, egal ob ich links oder rechts bin. Ja, also diese New Yorker Justizmafia, die hat ja jetzt zum Beispiel auch schon die ersten Firmen angezeigt und angeklagt, die Fleisch produzieren, weil die hätten nicht genügend bei ihren Produkten auf die Verpackung draufgeschrieben, wie viel CO2 das produziert und wie klimaschädlich das sei. Ja, es gibt aber auch gar keine Vorschriften, das zu tun. Aber die erfinden jetzt über Nacht irgendeinen Vorwurf und gehen aus ideologischen Gründen dann gegen Fleischproduzenten her, die Hackfleisch oder Schnitzel verkaufen, weil auf deren Packung nicht genügend draufsteht, wie tödlich das ist. Ja, also auch die Zigarettenindustrie, die muss ja diese widerlichen Fotos von Krebskranken und von was nicht alles da drauf abdrucken auf ihren Schächtelchen. Aber das ist vorgeschrieben. Da hat der Gesetzgeber gesagt, das muss da drauf. Und er schreibt auch das Bildmaterial im Wesentlichen vor. Man sieht ja, das ist immer dasselbe bei allen. Ja? Aber in diesem Fall hat man keine Vorschriften gemacht, was da drauf muss, und klagt sie jetzt an, weil es nicht drauf ist. Und daran sieht man die Willkür. Die erfinden jetzt über Nacht was und dann machen sie dich fertig. Und jetzt zieht die ganze Wirtschaft aus New York ab. Und auch aus anderen linken Staaten, weil in California ist dasselbe. Da gehen die reihenweise raus. Das ist also eine richtige Steuerflucht, weil die meisten Firmen jetzt sagen, ups, das wird uns zu riskant, da gehen wir mal lieber weg. Und das ist genau das Blutbad, von dem hier die Rede ist. Das ist für die linken Staaten der Kollaps. Aber es gibt noch eine dritte Ebene, auf der dieses Blutbad da eine Rolle spielt. Wir müssen uns ja klar machen, wenn tatsächlich noch gewählt wird, dann gewinnt Trump. Also der hat ja über 90% der Wähler. Und nur noch die Parteigänger von den eigenen Parteien, die wählen vielleicht noch was anderes. Also das ist im einstelligen Prozentbereich. All diese Umfragen, die immer Kopf an Kopf rennen sehen, also 47% für Trump und 45% für Biden. Ja, einen dümmeren Murks kann man sich nicht einfallen lassen. Wie kann dieser demente Teebeutelstolperer überhaupt noch einen gewinnen? Ja, das kann ja nur noch sein, dass seine eigene Entourage ihn wählt, weil die natürlich von ihm bezahlt werden. Aber irgendjemand anderer im Land sagt, er muss weg. Ja, allein schon die Tatsache, dass er die Grenze am Süden offen stehen lässt wie ein Scheunentor, ist Hochverrat, und die Leute fangen jetzt an, Brocken zu husten. In allen Städten lungern die Obdachlosen auf den Straßen rum, weil die kommen über die Grenze und dann können sie nicht untergebracht werden. Und dann gibt es diese Sanctuary Cities, und also diese Fluchtstädte, in denen die auch gar nicht mehr rausgeschmissen werden können, weil da ist gesetzlich verankert, die bleiben. Und diese Städte, die sterben. Die normale angestammte Bevölkerung geht. Die kann den Gestank, den Dreck und die Kriminalität nicht mehr aushalten. Jeder, der sich leisten kann, geht. Und das ist natürlich eine riesige Unzufriedenheit im Lande. Und wo gehen denn die hin? Ja, die gehen irgendwo anders hin. Und dort erzählen sie, was in ihrer Heimatstadt alles los war, bevor sie da weggegangen sind. Und die anderen Leute, die reißen dann die Augen auf. Also man sieht das Narrativ von dem, was da wirklich auf dem Boden passiert, auf dem Boden der USA passiert. Das Narrativ verteilt sich dadurch. Auch wenn die Medien schweigen. Die sozialen Medien transportieren es natürlich, und die Leute, die umziehen, die transportieren das allemal. Ja? Und das heißt, die Linken können die Wahl nicht mehr gewinnen. Das wissen sie. Das ist ausgeschlossen. Das heißt, sie können jetzt nur noch hingehen und den Trump dadurch bekämpfen, dass sie ihn bankrottieren. Aber das scheint nicht zu funktionieren. Der macht trotzdem weiter. Ja, Nikki Haley wartet ja immer noch im Hintergrund darauf, dass Trump irgendwann aufgibt. Ja, obwohl die in allen möglichen Wahlen, also nur verloren hat. Außer in Washington D.C. und ich glaube in Vermont. Ein ganz linker Staat. Ein ganz kleiner und sehr linker Staat. In allen Staaten hat sie verloren gegen den Trump in den Vorwahlen. Und nur dort hat sie noch zwei kleine Stichle gemacht. Und da waren mehr Demokraten, die sie gewählt haben, als Republikaner. Also sie ist gar nicht von den eigenen Leuten gewählt worden. Wie das geht, weiß ich auch nicht. Ja, aber das war so quasi die andere Partei in der Vorwahl mitwählen kann und damit im Grunde genommen das ganze Bild verzerren kann, ist mir ein Rätsel, wie das legal sein kann. Aber sei es drum, die hat nicht aufgegeben, die ist immer noch da und wartet verzweifelt darauf, dass Trump umfällt und sagt, ich höre auf, ich gebe auf, ihr habt mich und so. Die merken nicht, dass das ein Spiel ist, das ganz bewusst betrieben wird, um sie ans Licht zu zerren. So, das heißt, die Sache wird weitergehen. Trump wird notwendigerweise, wenn es Not tut, auch aus dem Gefängnis heraus regieren. Und wenn er ins Gefängnis kommt, ist das die beste Wahlwerbung. Das heißt, die finanzieren quasi Trump den Wahlkampf und machen da einen riesen Heckmeck, damit der nicht zur Wahl antritt, aber der lässt sich nicht entmutigen. Der weiß ja, wer der wirkliche Präsident ist. Ist er selber. Er hat ja neulich so eine Mütze getragen, da steht drauf MAGA vorne, aber an der Seite steht 45-47. Da steht nicht 45 und oder plus 47, sondern da steht 45 bis 47. Der ist Präsident. Und das tut er inzwischen so unverschämt deutlich zeigen. Er läuft rum mit dem präsidialen Siegel, was eine hohe, schwere Straftat wäre, wenn er das unberechtigterweise führen und zeigen würde. Aber er tut's. Und sie könnten ihn, wenn sie wollten, dafür anklagen, aber die wissen ganz genau, nein, die können sie nicht. Das Ganze ist eine Scharade. Und es geht nur darum, ihn zu entmutigen und zu bankrottieren, notfalls in den Knast zu schmeißen. Und selbst wenn er im Knast ist, hat er gesagt, würde er dann in den Knast gehen und von dort regieren. Das heißt, sein Double ist klar, dass die wissen auch, dass das nicht der Richtige ist. Sonst hätten sie schon längst erschossen. Das heißt, sie müssen jetzt den Biden so nach und nach ausschleichen, mit Demenz und bla, und dann irgendjemand anderen, Hillary oder Michelle, da an seine Stelle bringen, weil mit Kamala Harris kann man keinen Stich machen. Erstens mal ist sie nicht wahlberechtigt, für Präsidentenamt kommt die gar nicht in Frage, weil sie nicht natürlich amerikanisch geboren ist und deswegen muss da jemand anderer hin. Und zum Zweiten, die Umfragewerte von der Kamala Harris sind genauso unterirdisch wie die von Joe Biden. Also mit der kann man nicht vortäuschen, eine Wahl gewonnen zu haben. Dazu muss man jemand Besseren haben. Und ich vermute immer noch, dass Michelle Obama, das Michelchen da irgendwann antritt. Die ziert sich noch wie eine Diva, aber das wird sich ändern. Das geht so, ach, wenn ich ja so gebraucht werde, dann ja. So, aber trotzdem werden sie die Wahl nicht gewinnen. Und das wissen sie auch. Jetzt können sie versuchen zu fälschen, aber es könnte auch sein, dass sie an den Umfragewerten schon sehen, und zwar in den echten Umfragen, nicht die gefälschten, die dann im Fernsehen kommen, sondern in den echten Umfragen können die sehen, da haben wir keine Chance, und dann werden sie die Wahl absagen. Und dann müssen die natürlich einen Bürgerkrieg anzetteln, um damit die Handlungen zu verstecken, die sie machen. Das fahren sie jetzt schon zweigleisig. Sie sagen Cyberattacke. Also überall sind die Telekommunikationswege, fallen aus, das merkt man auch bei uns. Und überall sind plötzlich für eine kurze Zeit irgendwelche Telekommunikationsnetzwerke weg, irgendwelche Provider ausgefallen und irgendwelche Kabel durchgeschnitten im Roten Meer oder sonst wo. Ist alles Gaga, es stimmt nicht, sondern es ist einfach der tiefe Staat, der Abschalten übt. Wie können wir das so abschalten, dass für uns und unsere Banken möglichst geringer Schaden entsteht, aber dafür die Wahlen unmöglich werden? Und wir dann mit den Fingern auf die Russen zeigen können und sagen, die haben unsere Wahlsoftware attackiert, einen Cyberangriff gemacht, die Wahl kann nicht stattfinden. Und dann muss ein Bürgerkrieg her. Jetzt müssen diese bösen MAGA-Leute, das heißt, die ganzen Leute, die sie da über die Grenze geholt haben, die kriegen jetzt MAGA-Hüte aufgesetzt und werden auf die Straße geschickt, um da Bambule zu machen, um dem Volk zu zeigen, guckt mal, die Trump-Anhänger machen einen Bürgerkrieg. Und da kommt das Bloodbath. Das Blutbad. Und Trump hat jetzt schon ermöglicht, dass dieses Narrativ hochgefahren werden kann, indem er einen Begriff, den übrigens die Linken ständig im Mund führen. Das ist also keine Ausnahme. Ihr könnt euch mal Videos angucken im Internet, könnt ihr mal googeln nach Bloodbath. Und da gibt es also so viele Linke, die dieses Wort immer und immer und immer wieder in ihren Reden benutzen. Und jetzt hat es Trump einmal benutzt und hat ihnen damit einen Knochen hingeworfen. Und sie haben sich draufgestürzt wie gierige, hungrige Wölfe und sich damit im Grunde genommen selber ein Bein gestellt. Denn, wenn jetzt so ein Bürgerkrieg kommt, was müssen sie dann machen? Von ihnen wird natürlich erwartet, das Volk erwartet, dass jetzt die Ordnung wiederhergestellt wird. Und das wollen sie ja auch vortäuschen. Sie wollen jetzt alle Magerleute, aber die echten, nicht die gefakten, verhaften, in irgendwelche Konzentrationslager sperren, ihre eigenen falschen Terroristen von der Straße befehlen und sagen, ihr müsst wieder heimgehen, Ruhe bewahren, ja, damit es so aussieht, als ob wir die Ruhe wiederhergestellt hätten. Und dann haben wir die Gegner im Sack und können eine Diktatur errichten. Das ist der Plan. Aber dazu müssen sie das Militär irgendwo rauslassen und wenigstens so tun, als ob. Und genau das ist es. Das Militär ist der einzige Weg, sagt Q. Und das Militär wird nicht von Trump befehligt. Also es wird natürlich befehligt von Trump, denn er ist der Commander-in-Chief. Aber es wird von den Linken auf die Straße gerufen und die haben den Befehl, da zumindest scheinbar für Ordnung zu sorgen. Und sie werden ihre eigenen Henker damit auf die Straße rufen und befehligen, den Bürgerkrieg zu beenden. Und die werden das auch tun, aber die werden das anders tun, als die Linken das erwartet haben. Die Linken befehligen die Armee her und die Armee nimmt sie selbst fest. Das ist der Plan. Nicht Trump befehligt die Armee auf die Straße, sondern die Linken werden das selbst machen. Und dafür ist dieses Wort so wichtig. Und ich müsste mich sehr, sehr irren. Also das ist natürlich jetzt eine Spekulation, klar. Aber es sieht für mich im Moment ganz in diese Richtung aus. Und auf der anderen Seite der Weltmächte, also bei Putin, haben wir ja jetzt gesehen, der hat so viele Wähler, wie bei uns die Ampel Gegner hat. Also ungefähr fast alle, ja, also 88% knapp. Und bei uns sind es ungefähr 88%, die die Regierung ablehnen. Und trotzdem sagt man, der Putin hätte die Wahl gefälscht und bei uns spricht man von Demokratie. Ist ja auch so bei Zelensky. Zelensky hat ja die Wahl abgesagt, weil der Krieg und so weiter und bla. Und das ist Demokratie, während da, wo wirkliche Demokratie stattfindet und Wahlbeobachter unisono sagen, es war alles in Ordnung, da wird dann von Wahlfälschung und von Diktatur und Blödsinn geredet. Daran sieht man auch wieder diese unheimliche Verlogenheit der Linken, der Zionisten, Bolschewisten oder wie die sich immer genannt haben im Verlauf der Geschichte. Sie sind Satanisten. Und da sind wir wieder am Anfang. Die wollen die Blutbäder. Die haben Revolutionen gemacht, wie die 1917. Die haben Revolutionen gemacht, in so vielen Ländern Kriege gemacht. Die haben überall Blutbäder angerichtet. Das ist Satans Handwerk. Und das sind seine Handlanger. Und das ganze Spiel geht natürlich dahin, dass man diese Handlanger sichtbar macht, dass man die ins Freie treibt. Und dann wird sich zeigen, wer da wie mitgearbeitet hat. Ja, und das Ganze ist im Großen wie im Kleinen. Also das, was wir im Kleinen sehen, mit Biden, der scheinbar die Macht hat, und Trump, der um die Macht kämpft, so sieht es im Großen auch aus. Seit 2000 Jahren regiert der Satan zum Schein und Gott lässt ihn. Und es sieht aus wie ein Kampf auf gleicher Augenhöhe. Aber das ist es nicht. In beiden Fällen ist es das nicht. Denn Gott will nur Public Shaming für Satan. Wer zum Beispiel denkt, Satan ist in der Hölle der Oberste, das ist nicht so. Er devolviert, wenn man so will, von dem herrlichsten Engel, der er einst mal war, zu Golem. Und in der Hölle spielt er keine Rolle mehr. Der wird von jedem nur noch getreten und verlacht und verspottet und gequält. Die Menschen quälen ihn. Das heißt, seine eigenen Opfer werden ihn quälen und er wird ihr Opfer werden. Und das für alle Ewigkeit. Aber das nur am Rande. Ja, im Kern sind das Logen, mit denen Satan den tiefen Staat steuert. Ja, also das ist, da gab es im Vatikan früher mal diese Propaganda Fide, also die Verbreitung des Glaubens heißt das. Ja, und da ist dann, nachdem das nicht ganz so funktioniert hat, ist dann die P2, also Propaganda Due, die zweite von diesen Propaganda-Dingern da entstanden. Und ich weiß nicht, ob da inzwischen schon eine dritte ist. Ich habe den Verdacht, dass da inzwischen auch sowas läuft. Aber es ist meines Wissens immer noch die Propaganda Due, die da noch immer namhaft im Sattel sitzt, wenn man das überhaupt noch so sagen kann. Denn, und das ist ja das Schöne, das sieht man auch bei uns, es wird Tabula Rasa gemacht. Ja? Der Tisch wird gesäubert, tabula rasa. Und die ganzen Mafia-Clans, die hier bisher die große Glocke geläutet haben, verschwinden. Die werden enteignet, rausgeschmissen, kaputt gemacht. Und diese mafiotischen Strukturen sind immer das Wurzelwerk, das Myzel sozusagen, des tiefen Staates. Davon ernährt er sich. Das sind die Geldwäscher und Geldschmuggler und Menschenschmuggler und Drogenschmuggler und Wasnet-Schmuggler, die da gebraucht werden. Und wenn die aufgeräumt werden, dann ist das nicht so, dass eine gewisse Innendiakonisse oder Innenministerin, das lateinische Wort für Diakonisse ist Ministerin, da aufräumt. Denn das sind ja ihre Kumpel. Sondern das sind ganz andere Kräfte. Und wenn die ganzen Pädophilen auffliegen und die ganzen Drogenclans auffliegen und die Mafia-Clans auffliegen, dann könnt ihr sicher sein, dass hier die richtigen Kräfte am Werke sind und dass da unter der Haube schon lange etwas anderes läuft als das, was uns glauben gemacht werden soll und was die Linken immer noch propagieren, das nicht ist. Also die sind auf jeden Fall auf ganzer Ebene am Verlieren. Und das Ganze ist bisher weitgehend zumindest ohne Blutbad gemacht worden. Ja? Es war ja geplant, ein Atomkrieg. Und da kommen diese Tauri. Ja? Tauri ist das lateinische Plural von Taurus und das heißt Stier. Und diese Marschflugkörper namens Taurus sind nuklear bestückbar. Naja, gut. Macht euch mal darüber Gedanken. Ja? Das war ja der Plan von Obama und Clinton. Und oh, magisch, magisch, taucht Obama plötzlich in der Downing Street Number 10 auf und ist bei Herrn, wie heißt der, Sunak, aufgetaucht und auch noch bei anderen. Dann hat er noch bei der Königin sowieso und da noch ein kleines Besüchle gemacht. Ach, nur zu Tee und Kuchen. Alles privat, privat, privat. Nein, das Ganze sind the Five Eyes, die fünf Augen. Die Five Eyes, das sind Geheimdienste von fünf englischsprachigen Nationen, namentlich Kanada, USA, Großbritannien, Neuseeland und Australien. Und man hat das so gemacht, dass, weil ja all diese Auslandsgeheimdienste die eigene Bevölkerung nicht ausspionieren dürfen, hat man einfach diese fünf Geheimdienste zusammengefasst zu The Five Eyes und hat dann gesagt, ihr lieben Briten, ihr spioniert die Amerikaner aus und wir spionieren wir USA, CIA-Leute, wir spionieren die Briten aus und dann tauschen wir einfach die Daten aus. Wir dürfen die Amerikaner nicht ausspionieren, hat der CIA gesagt. Und der MI6 sagt, wir dürfen die Briten nicht ausspionieren und der australische Geheimdienst dürfte die Australier nicht ausspionieren. Also haben sie einfach immer die von den anderen ausspioniert und die Daten ausgetauscht. Und das ging über ein offizielles Protokoll. Eben um genau das zu kontrollieren und zu verhindern. Und das hat man unterlaufen und hat es über private Wege ausgetauscht. Und deswegen haben ja auch Obama und Clinton und all diese Leute ihre Private Servers gehabt. Die haben ja E-Mail-Adressen gehabt, en masse, die nicht über die staatlichen Netzwerke gegangen sind und deswegen auch nicht kontrolliert werden konnten. Die haben sogar über Spielkonsolen Nachrichten ausgetauscht. Also über quasi Internet-Spielplattformen. Das ist also ein ziemlich ausgeklügeltes Netz gewesen, aber die haben die anderen für blöd gehalten, als ob die es nicht merken würden und sind sie ganz schön auf den Hintern gefallen. Padauts. Ja, macht der Reiter plumps. So. Und jetzt taucht der Obama wieder auf. Übrigens, der hat diese Krankheit, die man auch bei Michael Jackson schon gesehen hat, der wird immer heller. Bei Jackson war das aber gewollt und ich weiß nicht, was mit dem Obama los ist, aber da ist inzwischen wahrscheinlich auch ein Double und nicht mehr der Originale unterwegs. Aber es soll gezeigt werden und er wird wieder in den Vordergrund gerückt, weil jetzt in der Endstufe quasi die Obamas wieder ins Blicklicht gerückt werden und aufs Rampenlicht geschoben werden und auf der Weltbühne auftauchen müssen, damit man Uranium One abfespern kann und vor allem diese ganze Pädo-Geschichte, die wird ja mit Haiti jetzt richtig dick vorgeführt. Ja, also achtet auch auf das, was in Haiti passiert. Denn da hat ja die Clinton Foundation mordsmäßig die Finger drin gehabt und denen fliegt das jetzt so richtig voll um die Ohren. Ja, und wie gesagt, über die Propaganda Due und all die dranhängenden übrigen Hierarchien der Logen wurde das gesteuert und deswegen war das so wichtig, dass man den Vatikan zunächst mal ausgenommen hat und von dort aus die Steuerung entzogen hat und gleichzeitig Benai Brit in dem jüdischen Gefilden. Das ist dort auch so eine Hochfreimaurerloge. Und dann erst konnte man das fremdsteuern. Und deswegen läuft das jetzt alles kopheister. So, jetzt habe ich schon ein bisschen Überzeit gemacht. Ich glaube, ich stoppe das mal hier und wünsche euch ein schönes Osterfest. Bis demnächst. Macht's gut. Ciao.